willkommen zu Pink Sauce, dem Mensa Podcast. Wir sind wieder zurück und Emilia ist auch wieder da. Hallo. Das sage ich nochmal. Hallo. Reggae Hupe. Und wieder mal, wie ihr hört, wir haben hier unsere kleine Soundbar gebaut, mit der wir einige Sounds abfeuern können. Wir werden das mal ausprobieren, ob das brutal auf die Nerven geht oder ob das eine ganz lustige Angelegenheit wird. Beschwerden wie immer an wedoncare@pinksauce.de. Genau. Danke dafür, genau. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die letzte Woche. Habt ihr irgendwas anzumerken? Was war gut, was war schlecht? Emilia? Fangen wir beim Montag an oder ist das jetzt random? Du kannst machen, was du willst. Ich fand es eine gute Mensa-Woche. Das ist Lieblingsessen-Ding, das kommt, glaube ich, immer allen zugute. Ich fand es top. Montag waren wir, glaube ich, alle gemeinsam, oder? Ja. Bolo war waren wir doch, oder? Waren wir in Großer? Im ersten Semester zu 10? 9 Leute an einem Tisch. Ja, also da muss ich sagen... Das gab's noch nie. Ja, im ersten Semester hat man das gemacht. Ja, im ersten Semester. Alle mitgeschleppt. Aber so in der ersten Woche halt, wo man schon noch keine Freundesgruppe hatte. Ja. Und man sich verzweifelt auf der Suche nach Freunden war. Muss ich nicht nochmal machen, sag ich ganz ehrlich. Good times. Zu viele Leute. Ja. Aber ja, war super, oder? Wir hatten alle das gleiche Essen. Ich habe mal eine Frage, Emilia. Hast du das Lieblingsessen Bulgur mit Zucchini und Tomaten am Donnerstag gegessen? Das habe ich gegessen. Und? Ich hatte das besser in Erinnerung, sage ich ganz ehrlich. Das sah nämlich richtig traurig aus. Es war nicht so traurig, wie es ausgeschaut hat. Aber ich war mit zwei Freundinnen, die auch beide, nur weil sie den Podcast von letzter Woche gehört haben, gesagt haben, ja, dann müssen wir das jetzt natürlich essen. Und war halt so, ja... Also man hat quasi Zucchini und Tomaten waren kaum auszumachen, würde ich sagen, in dieser Menge an Bulgur. Ja. Was hast du denn genau? Ja, ich habe dann so Tofu-Wurst gekriegt. Ah, ja. Ich habe mir das angeguckt und schnell habe gedacht, nee, das ist es nicht. nimmt er den Weg auf sich. Das ist es nicht. Und geht die Betonkreppe hoch zum schnellen Okay, ja, dienstags gab es natürlich auch das gute alte Lieblingsessen Eieromelette. Oh, ja. Natürlich. Traum. Aber man könnte auch sagen. Oder auch nicht. Wir haben es nicht genommen. Ne? Ah, genau, das war nämlich der Tag, den ich als relativ übelriechend, also im Allgemeinen, deklariert habe. Mit dem Soja-Gyros, dem Eieromelette. Ja, es war alles nicht so meins. Ich habe dann tatsächlich mal die Currywurst probiert. Und? War. Positiv überrascht, die fleischige. Ah, richtig fleischig. Mir wurde vorher gesagt, dass es eine rote Wurst sei. Und ich finde es ja ein Frevel an der Currywurst, wenn das eine rote Wurst ist. Aber dann, als ich dann da stand, war es keine rote Wurst. Dann habe ich gesagt, ja, dann gibst du mal. Und die war okay. Also kann man nichts sagen. Ich habe auch von der Geflügelfrikadelle gute Rückmeldungen bekommen. Ich habe sie selber nicht gegessen, aber ich habe einige Leute dabei gehabt, die haben gesagt, war gut. Ja, mir ist auch aus sicherer Quelle geflüstert worden, dass unser lieber Fee ja nicht mit uns in der Mensa war am Dienstag. Was? Weil er sich davon gemacht hat, um ein Eieromelette zu essen in der PH-Mensa. Was? Da hält er mit uns das Eieromelette ab und dann snackt er sich eins in der PH rein. Das musst du jetzt erklären. Ich erkläre es. Was war der Hintergrund der Geschichte? Ich habe halt gedacht, weil ich am Dienstag eben an der PH war, geil, gucke ich, was gibt's dort in der Mensa und habe den Montag dort in Erinnerung gehabt, weil es da an dem Montag nämlich die Elple Macaroni mit Räuchertofu gab. Und weil ich die noch nie gegessen habe, dachte ich, jetzt ist die Chance, die mal zu essen, weil es auch so ein Mysterium für mich ist. Und dachte, ich nehme die, dann komme ich da oben an und sehe, die gibt's nicht. Und ich habe mich im Tag verguckt. Aber das ist ein echter Anfängerfehler auch, ne? Richtiger Anfängerfehler. Da gab es nichts Besseres. Und dann habe ich gedacht, okay, was nehme ich jetzt? Und habe mir das angeguckt. Ich stand ein paar Minuten vor diesem Teller. Ja, doch, tatsächlich war es nicht so einfach. Die haben in der PR, das ist ganz witzig, immer den Teller mit dem Essen und dann so eine kleine, so eine tellergroße Glocke drüber aus das Glas, dass man das Essen echt angucken kann. Das steht dann für sich rum. In so einem Schaukasten. In so einem Schaukasten. Ehrlich jetzt? Das wird wahrscheinlich auch nicht leckerer nach 2 Stunden stehen, oder? Nee, aber also, du sollst ja auch das Essen, das du kriegst. So. Ja, das ist klar, aber ich meine... ist ein bisschen angelaufen, diese Scheibe. Mhm. Aber ich habe es mir dann angeguckt, habe dann dieses Omelette gesehen, dachte dann auch erst, das sieht ja fast aus wie ein Pfannkuchen, das könnte ja eigentlich ganz gut schmecken. Und es gab dazu eben Kartoffeln und so ein leckeres Pilzragout. Dann dachte ich nehme es. Und war es eklig? Und es war ein okayes Essen, würde ich sagen. Okay. Okay. Ich dachte nur, ich muss das jetzt mal zur Sprache bringen. Wir haben beschlossen, ja, gegen die Eierspeisen. Ja, das stimmt. Und dann macht er sich das auch geheim halten. Aber kann auch nicht eins zu essen. Ganz halt wegen der PH-Mensa. Ich dachte, das kriegen wir mit, weil es so weit weg ist. Ja, hab ich gedacht. Ich hab meine Augen und Ohren überall. Offensichtlich. Ja. Okay, gut. Krass. Aber was war denn am Mittwoch los, Alter? War der Mittwoch in der Mensa? Ich war um 11.30 Uhr da. Ja. Es war wahnsinnig viel los, explodierende Menschenmassen. Es war sogar so viel los am Tagesgericht, dass es zwei Schlangen gab, weil die Leute nicht mehr wussten, wo ist die richtige Schlange. Oh mein Dann hat sich das so reißverschlussverfahrenmäßig irgendwann getroffen und die Leute natürlich alle pisst und ihr habt euch vorgedrängelt und so weiter. Echt, gab es dann mal wirklich zu den Eklat, der sonst immer so puddelig im Unter. Nee, natürlich wurde es nicht offen ausgetragen, ja, aber es gab Unmut, habe ich gehört. Ich war super früh da, weil ich das klassische Mensa-Double auf Zeit gemacht habe. Hast du echt gemacht? Ich habe mir schön um 11.30 Uhr die Halloumi-Bowl rausgelassen und dann um 13.45 Uhr noch das Mangold-Linsen-Curry. Ach, dann zwei verschiedene Essen, Alter. Ja, klar, natürlich. Irgendwann macht es dann, also so ab der Hälfte des Mangold-Linsen-Curry hat es dann keinen Spaß mehr gemacht. Das aber, davor war es ganz gut. Es war so gut. Es war gut. Und Kaffee-Limettenblätter waren nämlich wohl drin. Gott sei Dank. Nee, ja. Aber da stand der Zitronen. Ja, aber es waren diese Blätter drin. Die und Blätter das war, drin. Das ist einfach wichtig. Das ist ein elementarer Teil. Ja, hast du das auch gegessen? Nee, ich hatte die Bowl. Ich habe mich da voll eingeschlagen. Ja, okay. Und schon auch darauf eingestellt, dass ich die nehme. Und die war auch die war einmalig gut. Also bis auf den Dip, der ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, das ist super. Wo ist man die dazu? Ja, ist es wirklich Rote Beete oder ist es nur ein Pink Dip? Man weiß es nicht. Na gut, gegen die Mojo-Sauce kommt natürlich nichts. Die wäre für mich noch die Top-Änderung für diese Bowl. Ich fand den Dip halt, der war so körnig ein bisschen. Das fand ich ein bisschen komisch. Oh. Kriselig. Kriselig, genau. Das ist kein gutes. Was ist da jetzt kriselig drin, wenn man Rote Beete-Dip macht? Fand ich komisch. Aber sonst perfekt. Also vor allem diese hier... Zitronenbulgur, ja. Zitrone ist sowieso absolut underrated. Einfach auf alles Zitrone drauf. Es ist immer geiler. Döner, Zitrone drauf, saugeil. Tee, Zitrone rein. Nudelgerichte, Zitrone. Macht einfach überall Zitrone rein. Es wird immer geiler. Also Zitrone. Ich versuche jetzt gerade verzweifelt, was zu finden, wo es nicht passt. Ja, vorhin hat euch mal die nächste Woche abgehatet immer. Mit den Zitronen. Aber mir fällt es echt schwer, da was zu finden, so auf die Schnelle. Maultaschen. Spätzle. Auf jeden Fall. Oh nee, auf Spätzle mit Zitrone. Oh. Alles kann, ein bisschen Säure kann alles vertragen. Du weißt es gar nicht, du machst keine Spätzle. Das stimmt, komm, ja. Lass weiter. Das ist ein Art Nee, aus. Also ja, tatsächlich, Spätzle ist wahrscheinlich nee, das Gericht, wo das nicht passt. Okay, ja, Leute, jetzt haben wir uns schenken. Ich glaube, lange hier über die letzte Woche. Lass doch weitergehen zur kommenden Woche. Die reduziert ist, weil... Ja, wir haben jemanden verloren, ein trauriger Verlust. Wir trauern ums Tagesgericht. Ja. Das fehlt schon immer, ne? Jetzt erst. Ja, das heißt nämlich ganz, man denkt so, das Tagesgericht ist weg, who cares, aber das heißt halt auch mal keine Bowls mehr. Das ändert alles. Keine Spaghetti Bolo mehr. Das stimmt nicht am Montag. Denn am Montag, da gibt's leckere Nudeln für die ganze Familie. Jawohl. Right. Die Spaghetti Gemüse Bolognese. Ja, schon wieder. Aber diesmal Kombination. Ja, diesmal so, wie wir das letztes Mal nämlich befürchtet haben, dass es wieder sein wird. Diese Woche war es ein geriebener Parmesan, da bin ich mir ziemlich sicher, da habe ich mich sehr gefreut, deswegen habe ich es auch genommen. Hier steht jetzt schon vorwarnend dran, geriebener Gouda. Ja, müsst ihr euch jetzt halt trauen, das vegan zu bestellen. Ja, das muss ich mal, nachdem ihr da schon wieder gekniffen habt. Dick die Alarmglocken, wenn man die... Nee, geht gar nicht. Das ist schwierig, ja. Und ein Berliner. Und Berliner. Boah, dieser Berliner ist so schlecht, Alter. Hast du das nicht letztes Mal brüderlich geteilt mit dem Aaron? Oder ja, stimmt. War das so geteilt, ein richtig trauriges Kleckchen Marmelade, was ja das Wichtigste ist. Ja. Aber das ist gar nicht das Problem, sondern die Konsistenz, die ist so schwammig. Ja, also spongy. Da liegt er halt, weißt du, unter der Frischhaltefolie, da kann der halt sich jetzt nicht so entfalten und dann liegt er dann noch auf deinem Teller eine Weile rum. Und ja, aber... Besser als nichts, oder? Das besser. Man, ich würde es auch den Beilagensalat vorziehen, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ja. Natürlich aber nicht den Apfel, du kriegst ja beides, ne? Also ich krieg beides, aber. Ist ja kein Problem. Manchmal kriege ich auch nur eins. Ach, die Hähnchenbrust Hawaii, die macht mich einfach traurig. Weil die negative Stimmung hier. Vor allem der Montag. Das ist so ein 90er-Jahre-Essen, oder? Mit so Hawaii und Curry-Dip und so. Ja, ich glaube, da war das ein großes Ding mit Hawaii und Curry. Und ja, eigentlich vermisse ich da nur das Zigeunerschnitzel. Dann haben wir hier so echt das Duett am Start. Mhm. Der ausgemusterten Gastro-Sünden der Vergangenheit. Oh ja, gut. Komm, lass zu Dienstag gehen, da geht nicht besser weiter, gell? Allgäuer Käseschnitzel. Ah, nee, also Kartoffelrösti. Das ist aber nicht, okay. Nicht schlecht. Das ist ja. Nicht schlecht. Maltaschen, die sind auch okay, finde ich. Ja, so ja doch, der Kräuterquark ist okay. Ja. Das ist halt ein Heavy-Essen. Also dieser ja, Dip ist schwer, der Kräuterquark ist schwer und die Kartoffelrösti sind schon auch sehr mit Fett durchtränkt. Ich finde, da würden 3 reichen oder 2, da ist man irgendwie schon fertig damit. Ja, das ist schon. Kann ja bei der Dings-Ausgabe gibt es ja die kleine Portion. Gibt's das doch nicht mehr. Ich habe das auch schon lange nicht mehr wirklich wahrgenommen. Das haben sie mal eingeführt. Aber der Aufkleber ist noch da. Ist noch da, aber da steht nie ein Essen, glaube ich. Ja. Ich glaube, man muss es sagen. Ich glaube, die hatten dann das Problem, dass einfach die hatten da was stehen. Und du kommst ja hoch und willst nicht irgendwie was nehmen, was du nicht weißt, wie lange steht es da schon. Stimmt. Auch wenn du eine kleine Portion willst, du denkst, das steht jetzt schon eine Stunde oder so. Geil. Ja. Stimmt, ja. Ich glaube, es gibt schon. Die Leute zu anspruchsvoll, ja, und dann die Hälfte dann lieber beim Großen wegschmeißen. Problematisch, werden wir nun mal vielleicht wann anders diskutieren. Und am Mittwoch gibt's wieder... Oh, das war die falsche Frage. Genau, die leckeren Rauch. Lachsoßen, Lauchnudeln, jetzt so haben wir es. Nee, wie heißt die denn? Lauchnudeln mit Rauchlachsoße. Rauchnudeln mit Lauchlachsoße. Oh mein Gott! Gags. Ja, und wieder diese süße. Fips Asmus in der Haus. Und wieder das süße Hauptgericht. Diese Süßkartoffelpfanne schon mit den Datteln. Das gab es ja vor 2 Wochen. Das ist jetzt schnell, die Abstände werden kürzer. Die Abstände, die Einschläge werden kürzer. Merkt man das jetzt das erste Mal, wenn man so aktiv darüber sich vielleicht, ja. Hier. Stimmt, wenn man so jede Woche sich den Mensa-Plan intensiv anguckt. Keine Ahnung, ne? Nee, kann eigentlich sein. Eigentlich ist das die Auswahl schon groß, die es vorhanden gibt. Ja. Gibt es ja diese Woche auch ein Essen, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Das gab es schon lange nicht mehr. Und dann am Mittwoch gibt es auch Essen 2, Putenbrate, Cranberry-Soße, Kartoffelbrei. Ich sag mal, es ist ein Thanksgiving. Ich sag mal, Grüße gehen raus an Max, dem sein Mensa-Lieblingsessen, das ist, der ein treuer Begleiter ist. Und auch an seinen Mitbewohner Paul Schermer, der den Podcast auch hört. ich mag es nicht, ich finde es furchtbar, aber ich meine, wer es mag... Kannst essen. Okay. Ja, das ist nichts hinzufügen. Dafür ist ja da. Dafür, ja, irgendwann muss es essen, ja. Jo, Donnerstag. Ja, Linseneintopf. Ja, aber wie, da bin ich ein bisschen abgeschreckt durch den Glibber, klar vom letzten Mal. Ja, und ich weiß ja, wir sitzen jetzt nicht die größten Fans des Tofu-Würstchen, weil es ja so lapprig sein soll und so. Nee. Nicht sein soll, ist. Ja, ist, ja. Genau. Da fehlt natürlich auch der Senf, aber es steht immer... so eine Kanne mit Essig da, was ich auf jeden Fall eine Aufwertung finde und wem Senf wichtig ist, der kann auch kurz ins Pavillon gehen und sich diese kleine Packung kaufen. Das gibt's da. Ah, ja. Okay. Fee ist der Senfer und der Würzer. Ich verstehe das aber. Der Knusprige. Und der Knusprige. Oder Senf selber mitbringen. Aber hier gibt's doch jetzt was für dich. Ja, Mann. Hier gibt's doch jetzt was für dich, Felix. Zitronensoße. Da hast du vorhin noch gehatet, nachdem du da... Ja. Ich meine, dass du den Ravioli... Ich bin dafür, dass du das mal ausprobierst und dann sagst, ob das mit den Zitronen wirklich so stimmt. Ich nehme alles zurück, diese komische weiße Soße von der Mensa, die kann selbst Zitrone nicht mehr besser machen. Es wird die weiße Soße von der Mensa sein. Okay, ich habe das noch nie gegessen. Diese Ravioli gefüllt mit Rucola, Zitronensoße. Ich finde die Ravioli immer furchtbar, sie sind mega teigig. Sind dünn halt. Dünn? Also das heißt dünn, die sind halt einfach sehr flach und da ist kaum was kaum drin. Füllung. Und wenn dann Rucola reinkommt, so dann... Ja, ich weiß auch nicht, ne? Ja, gut. Was soll ich sagen, gell? Ich weiß auch nicht. Aber was ich schön finde, ist, dass Maultaschen im Essen 2 zur Abwechslung mal geröstet werden. Meistens gibt es ja irgendwie so einfach gekocht, in Brühe, weiß nicht, ja, oder überbacken mit irgendwas, das muss auch nicht sein. Nee, einfach schön angebraten, das finde ich gut. Ja. Okay. Ja, Freitag gibt es ein Gericht, Essen 1, was es schon lange nicht mehr gab. Asia Pfanne Thai Curry mit Gemüse und Soja. Das ist ein gutes Essen. Das ist ein super Essen, Basmati-Reis, Erdnüsse. Ja. Hatte ich leider vollkommen in meiner Top 5 vernachlässigt, wäre eigentlich so auf Platz 3 oder 2 gelandet. Tatsächlich, so weit oben. Ich finde es mega lecker. Ich finde es auch sehr lecker. Ich finde, da ist ein bisschen wenig Gemüse drin insgesamt. Das ist schon sehr reislastig. Das stimmt, ja. Ja. Und man denkt man, wenn man es kriegt. Aber am Ende geht es irgendwie immer auf. Stimmt, es geht auf. Ich glaube, das ist, liegt an der Anrichtung, weil die immer so ein Loch im Reis machen. Ja, es ist so vulkanmäßig das Zeug reingeschüttet. Damit man den Reis auch schön sieht und meint, man kriegt übelst viel Reis. Kriegt man auch, aber ja, man täuscht manchmal, wie viel Gemüse man dann doch hat. Ja, aber also ich, ja, auf jeden Fall cool. Empfehlung auf Essen 1, Essen 2, ihr wisst Bescheid, Zählachs abschaffen. Da hilft auch kein MSC. Ja, das MSC ist sowieso fake. Habe ich mal eine Doku drüber gesehen, von einem sehr glaubhaften Sender. Aha, RTL 2. Genau. Tele 5. Richtig. Und ja, das ist schon relativ skandalös, was da abgeht mit dieser Vergabe von Siegeln. Das ist ja nicht nur bei MSC der Fall, sondern auch bei dieser Rainforest Alliance Gedöns und so. Also, dass die Orangensäfte bei Aldi zum Beispiel auch super fair sind, das, klar, das glaubt ja auch kein Mensch. Ja, also da bin ich vorsichtig. MSC, ich glaube sowas einfach nicht mehr. Ja. Aber ja, sowieso, Seelachs haben wir ja letzte Woche schon gesagt, ist Fake Fish. Ne? Fake Fish, ja. Fake Fish, ja. Ey, ich würde sagen, wir sind durch, oder, mit der Woche? Ja, ich bin absolut durch. Boah, vielleicht durch ein Blick auf den Samstag. Da gibt es nur ein einziges Essen, das Veggie-Steak, Spiegelei, Erbsenpüree und Rahmkohlrabi. Ich glaube, das ist ganz okay, aber von so einer Woche wie letzter, wo es irgendwie Bowls gab und das Mango-Linsen-Curry und dann ein Essen am Samstag, das ist schon... Ja, die haben jetzt schon schwach eigentlich. Es ist so ein bisschen, die Messe hat alles gegeben, hat sich richtig ausgepowert in der letzten Woche und jetzt kommt halt das Down, Alter. Jetzt geht's halt richtig aus. Man kann es ja nachvollziehen auch. Wir brauchen auch mal Pause. Ja, okay. Also das passt. Dann lass uns doch weiter zum Thema der Woche gehen. Wir haben heute überlegt, wir reden ein bisschen über den sozialen Kosmos Mensa. Mit allen seinen Tücken und Dingen, die man tun sollte oder lieber lassen sollte. Die also Do's and Don'ts. Mensa-Knigge. Der Mensa, eigentlich ein Mensa-Knigge. Und zwar, ich bin aufs Thema gekommen durch eine Situation, die wir hatten am Mittwoch, war es, glaube ich. Und zwar waren wir zu fünft in der Mensa und haben verzweifelt einen Platz gesucht. Und Andi war schon ein bisschen vor uns da und hat sich zu jemandem hingesetzt, der alleine an einem Sechsertisch saß. Richtig. Und hat sich da quasi hingesetzt. Und dann sind wir zu viert auch noch an diesem Sechsertisch. Wir haben quasi diesen Typen komplett umrundet und eingenommen in unsere Gruppe. Frage, ja. Darf man sich mit fünf Leuten zu einem einzelnen Typen hinsetzen, wenn er da alleine sitzt? Auf jeden Fall. Und ich muss dazu noch sagen, ich habe schon gesehen, dass der fast leer hatte. Ja. Und hab dann damit gerechnet, bis ihr kommt, ist der sowieso weg. Aber er hat sich dann nochmal Nachschlag geholt. Dann war, konnte ich ja nicht. War richtig, länger da als wir. Und er war länger da als wir. Der hat sich dann so richtig aus Trotz, dann so richtig demonstrativ da noch gehalten. Also bei mir würde er. Hat sich beteiligt am Gespräch oder nicht? Nee. Bei mir würde das so krass die soziale Phobie kicken. Mir war das so unangenehm. Ich würde so schnell wie möglich weg. Ich auch. Aber nur wegen der Situation. Ich finde, es kommt drauf an, wie die Gruppe drauf ist. Oder manchmal, man hört dann so zu, manchmal ist es auch lustig. Können wir mal was sagen. Ja, man fühlt sich ja immer so ein bisschen als Outsider, man gehört da ja irgendwie gar nicht dazu. Und so, aber ich meine, du kannst ja auch nicht einen Sechsertisch für eine Person reservieren, eine Stunde lang. Das ist halt die Frage, kann ja auch nicht der Anspruch wo sein. Darf man sich als einzelne Person hinsetzen? Wo man möchte. Ich finde, ja. Auch als Sechsertisch. Nicht zwischen eine Gruppe. Aber es ist ja auch klar, dass wenn man dann da sitzt, dass da potenziell noch, was weiß ich, fünf andere Plätze frei sind und wenn sich da fünf Dudes hinsetzen, dann setzen sich da fünf Dudes. Ja, und ich meine, dann hat der ja auch noch mit euch auch noch. Ja, das eben. Das ist schon schwierig. Ja. Shots fired. Ich muss entschuldigen, bei ihm, vielleicht hört er das ja. Ja, sorry, Dude, mit. Du hast von uns nicht. Der hat die ganze Zeit Musik gehört. Ja, das war dem echt egal. Okay. Aber demonstrativ langsam seinen Nachschlag gegessen. Also wirklich. Es war aber heiß mit weißer Soße. Ja. Vielleicht haben wir uns auch gestellt. Ne, es klingt ein bisschen nach Schwarz-Weiß unangenehm. Ein bisschen eine Machtdemonstration. Von ihm jetzt. Und von uns. War ja, so ein Clash. Deswegen meine ich ja, das demonstrativ Sitzenbleibende. Das habe ich schon irgendwie so aufgefasst. Ne? Hätte der halt einen Armdrück mit ihm gemacht. Wo ist denn das jetzt hergekommen? Ja, weil es ja so offensichtlich Spannungen am Tisch gab und dann wäre es halt vielleicht gut gewesen. Dann so, hey, lass mal klären. Kurz Armdrück machen. Ja. Das ist für Methoden. Das würde jetzt Sportstudenten lösen. Ja. Wir sind aber nicht so. Wir krummeln lieber wir so. Wir krummeln lieber in uns rein hinterher. Hinterher in der Internetöffentlichkeit. Ja, genau. Trauen uns nichts. In der Situation trauen wir uns nichts zu sagen. Ja. Still wie ein Mäuschen, aber dann hinterher. Ich muss dazu sagen, ich wiege auch nur 53 Kilo. Deswegen bin ich vorsichtig. Egal was ist. Okay, also zu fremden Leuten hinsetzen und sie quasi komplett einnehmen in der Gruppe ist ein Du, würde ich sagen. Absolut. Do it, es ist lustig. Man kann auch Tage später darüber machen. Man kann auch andere Tische mal zu einem Meet and Greet Tisch quasi zu sagen. Du würdest also sagen, jeder Tisch ist ein Meet and Greet Tisch. Ja, prinzipiell Welt. Schon. Es gibt den aber, ja offiziell auch. Genau, den gibt es. Ja. Der heißt aber Tinder-Tisch umgangssprachlich. Ach so. Ja. Glaubt ihr, da hat jemals jemand sich kennengelernt? Also überhaupt. Du meinst so serious kennengelernt? Nee, überhaupt, dass da jemand mal hinsaß und jemand anderes kam hin und die haben ein Gespräch. Ich habe da mal mich hingesetzt mit 3 Leuten, haben mir das Schild weggestellt, weil wir nicht angequatscht werden. Ja, ich fand nämlich so läuft, dass jeder stellt einfach so das Schild weg, weil ja, wenn man allein in der Mensa ist, man will ja auch einfach nicht, man will seine Ruhe, ist ja mal ehrlich. Ich war noch nie allein. Ja, noch nie. Schon, noch nie. Nee. Oh mein Gott. Das ist schon einfach schon ein Geräuschpegel. Ja, deswegen, wenn man Angst hat, Leute setzen sich zu einem und man ist dann irgendwie in so einer sozialen Situation, die man nicht will. Ach, da habe ich kein Problem damit. Also ich gehe auch mal alleine in die Mensa, ich bin da schmerzfrei. Das auf jeden Fall, ja, aber ich will, also, dann, aber ich will dann auch meine Ruhe haben. Steht auf meiner To-Do-Liste noch auf jeden Fall. Also Kopfhörer rein. Ja, oder ich klicke auf den Teller. Bist du auch so einer. Ja, ich bin auch so einer. Und dann so einmal so dieses verstehen. Gesicht aufschlitzen und dann genau, schaust du so rein. Genau, dann wird so reingeschaut. 15 Minuten später bist du wieder draußen. Ja, traurig, aber wahr, ja. Ja, ist ja okay. Okay. Was gibt's denn noch für Themen? Ja. Habt ihr noch was? Sonst, ich könnte natürlich auch noch. Gut, ich hätte was, das ich reinwerfen wollte. Und zwar, darf man sich im Buffet ganz wenig holen, zum Beispiel nur 1 oder 2 Salatblätter, und dann zum Nachschlag gehen und sich vom Nachschlag den Bauch vorschlagen. Das ist natürlich, das war vorhin erst Thema, ne? Ja. Sag ich mal, so spartechnisch ist das natürlich super smart, ja. Aber darf man das? Ich finde es äußerst dreist, aber keine Ahnung. Das ist ein klassischer Fall von, wenn es alle machen würden, wäre es blöd. Ja, aber weil das nicht passiert, ist es wahrscheinlich okay. Ich würde sagen, es kommt auf die Umstände an, in denen man lebt. Wenn man jetzt irgendwie keine Kohle hat, wirklich. Ja. Dann kann man das schon machen, würde ich sagen. Aber wenn man irgendwie lebt wie eine Made im Speck, dann ist es natürlich richtig dreist. Aber dann macht man das auch nicht, oder? Diesen komischen Nachschlag ist im Nachschlag ist ja immer echt so allerhöchstes Mittelgut. Ja, nee. Eben, hatten wir es nicht letztens davon, dass es möglicherweise Kalkül ist, dass der Nachschlag nie besonders geil ist, dass es nur Leute essen, die wirklich Hunger haben. Guter Gedanke. Würde ich auch sagen. Hatten wir das nicht letztens essen? Guter Gedanke, ja. Weil das wird es schon sein, ne? Ja. Wenn der Nachschlag natürlich geil wäre, dann, ja, dann würde, das würde jeder sich den schnellen Teller holen, die Lauchnudeln essen und dann sich halt nur den geilen Nachschlag holen. Als ja. Also das schon, da macht auf einmal alles Sinn, gell? Ja, da macht alles Sinn. Das erklärt einige. Leute, ihr illuminiert mich ständig. Ja. Ganz großartig. Aber vielleicht gleich die nächste Frage. Am Nachschlag, wenn da mal niemand steht, der gerade ausschöpft, darf man sich selber dann ausschöpfen? Boah, das ist absolute Transgression. Hat sich das einfach schon mal getraut? Ich habe ihn noch nicht getraut, aber ich glaube, die würden einen fertig machen. Also, wenn sie das sehen, die machen dich fertig. Zu Recht. Riesenhausverbot oder ja. So. Zu Recht, aber. Ausnahme samstags. Samstags steht der Nachschlag offen neben der Treppe und man darf sich selber rausschöpfen. Ich bin genauso illuminiert gerade. Ja. Schön. Ich würde es mich auch nicht trauen. Nee, also könnte ich da vor der ganzen Menschheit, von den ganzen Leuten da zu sau machen. Weiß nicht, ob man sich das antun möchte. Okay. Okay. Das war schnell geklärt. Ja, das ist auch okay. Ja. Was ich noch gedacht habe, ist, darf man, also natürlich darf man, aber was denkt ihr denn darüber, wenn jetzt jemand sein Essen holt und dann holt er sich noch ein Bier aus dem Kühler und trinkt dann ein Bier zum Essen? Es gibt kein Bier. Wo gibt es da Bier? Was? Ah, nee, im Café Europa gibt's Bier. Ja, in der Mensa-Tüte. Aber du kannst auch dein, oder? Du bringst dein Bier mit, deinen Feierling-Krug und dann isst du deinen Cranberry-Braten oder was? Habe ich noch nie gesehen. Hast du nie gesehen? Aber tatsächlich, im Sommer gibt's ja im Kiosk. Stimmt. Im Kiosk gibt's Bier. Stimmt, ja. Aber ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der mittags zum Mittagessen, ja? Und ich beneide die Leute, um ehrlich zu sein, weil ich immer denke, oh, wie nice, alles egal, oder? Ne? Du hast nichts gemacht, und dann legst du dich jetzt danach auf die Wiese und trinkst noch so 2 Augustiner und dann machst du einen Mittagsschlaf. Würde ich auch sagen, ist ein Du. Ja, auf jeden Fall. Ist ein Du. Kannst du das mal machen, bitte. Ist ein Du. Ich habe mich gefragt, wenn man beim schnellen Teller vergessen hat zu zahlen. Aha. Und dann nicht zurückzugehen, das ist nicht cool, oder? Wenn man es merkt. Ich finde es ich find's okay. Du findest es okay? Ich würde sagen, es ist in der Verantwortung der Mensa, dass die kontrollieren, ob du gezahlt hast. Und wenn die es verpeilen, dann ist das ihre Schuld. Ja, aber da ist jemand. Solange du das nicht bewusst machst und bewusst versuchst, das irgendwie zu verheimlichen oder schnell die Karte wegzuziehen, sondern einfach merkst, oh, wir wurden nicht abgezogen oder sie hat es gar nicht abgebucht, dann. Weil ich finde, es passiert da schnell. Mir ist es schon manchmal passiert, dass ich einfach. Also ich gehe dann natürlich immer wieder zurück. Klar. Als moralisch integrer Mensch, klar. Aber. Ist halt, glaube ich, ein leichtes, da nicht zu bezahlen. Ja, ich finde, wenn ist nicht so cool, da ist auch oft viel los, wenn es einen guten schnellen Teller gibt. Und deshalb finde ich, ist es schon, kann man schon zurückgehen, das auch kurz zahlen. Ja. Und die sind ja einfach ein bisschen überfordert, wenn da so viele Leute auf einmal so angry kommen. Immerhin gibt es da ja des Öfteren auch mal. Leckere Nudeln für die ganze Familie! Ja, ich glaube, das ist die Horrorschicht da, der schnelle Teller. Oh, ja, ich glaube, den je nach schnellen Teller, oder? Je nach schnellen Teller, ja, das stimmt, je nach schnellen Teller, aber. Genau, was ich mich noch gefragt habe, darf man eigentlich bei Essen 1 oder 2 nach mehr Soße fragen? Ja, der Mensa gegangen, der das gemacht hat. Der gute alte Mensa-Guru Fabi, ja. Großer Mensa-Vordenker, hat immer nach mehr Soße gefragt. Immer. Immer. Und immer bekommen? Immer, ja, immer bekommen. Ja, ich sag mal, 90% bekommen, 10% nicht. Aber mir war es immer unangenehm, ja, muss ich sagen. Ich war mit Fabi in der Mensa, habe ich genau gewusst, oh, naja, Fred gleich wieder nach mehr Soße. Vielleicht muss man da am Anfang durch und dann so die 2, 3, 4 Mal aushalten. Da muss man nur noch so einen Zwinker über die Theke werfen und die wissen schon, ja, aber haben die dann auch erkannt, Kasper? Als derjenigen, ich glaub, als denjenigen? Irgendwann haben die den sicherlich dann gekannt. Weil das ist ja halt dann System schon. Das hat ja viel mehr System, ja. Das hat das System. Aber wenn es ja manchmal ein bisschen trocken ist, ja, ich meine, so einem einfachen Kniff kannst du dein Essen deutlich aufwerten. Es ist halt auch wieder die Situation, wenn es einer macht, ist es okay, aber wenn es alle machen. Genau. Dann ist alles vorbei. Gut, aber das machen nicht alle. Schwierig. Ja, weil sich nicht alle trauen. Ja, genau. Also ist eigentlich ein Don't. Und ist ein Duo. Ich finde, wenn man wirklich schon abschätzen kann, okay, das Essen ist, glaube ich, mir zu trocken, dann finde ich es voll okay, wenn man das fragt. Also für mich wäre das dann nach Situation auf jeden Fall ein Du. Mhm. Okay. Ja, finde das jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Jetzt ein differenziertes Urteil fand ich. Okay, nächste Frage. Darf man sich immer sofort Salz und Pfeffer holen, wenn man sein Essen holt? Also man weiß noch gar nicht, wie schmeckt es eigentlich, keine Ahnung. Darf man direkt in den Dinger 5 Salzpäckchen mitnehmen, weil es gibt ja immer nur ein Salz oder Pfeffer. Ich glaube, da haben wir einen Experten auf Tisch, oder? Ja, also ich nehme immer Salz mit. Direkt. Ich habe auch tatsächlich, egal wo ich hingehe, immer Mensa-Salz dabei. Immer ein Geldbeutel. Es rieselt schon so aus den Taschen raus. Ja, wirklich. Ich habe irgendwann angefangen, weil ich so oft, ich esse total salzig und ich so oft, egal wo ich bin, fehlt mir Salz. Und dann habe ich immer diese kleinen Mensa-Salzpäckchen dabei. Aha. Also ich bin da, ich vertraue da niemandem, dass er oder sie so würzt, wie ich mir das vorstelle. Deswegen habe ich immer gleich eine große Handvoll. Und eine Flasche Sojasauce? Nee. Nur Salz, auch kein Pfeffer, nur Salz. Also okay, interessant. Also ich meine, es verletzt vielleicht die Gefühle der Mensa-Köche und Mensa-Köchinnen, wenn man dann noch nicht mal irgendwie das Tablett für 2 Sekunden in der Hand hat und gleich... Tack, ja. Hey, ist immer mein erster Weg, ist immer zu diesem Salzpfeffer. Ja, bei mir ja auch, aber ich benutze dann tatsächlich sehr selten. Deswegen benutze ich auch nicht so. Da habe ich mir gedacht, ist es okay, weil ich benutze dann wirklich einmal von 10 Mal benutze ich es dann wirklich. Ja. Und sonst liegt es rum. Das sind Trust-Issues, die wir da haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Wir denken, wir brauchen die Kontrolle irgendwie. Ja. Ja, deswegen ist ja gut, dass sie dieses extra Coole das wieder eingeführt haben. Fächchen da, ja, das war eine gute Sache. Unbenutzten Beutel, das finde ich echt gut. Da holst du dann immer deine Ration für den Gebäude. Nee, ich nehme immer die ich brauche mit. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das nicht so ein Feelgood-Beutelchen ist und die das einfach in den Müll kippen. Das habe ich mich auch gefragt. Weil hygienisch, ich weiß es nicht. Ach so. Weiß auch nicht, was die Leute mit ihren Salzbeutelchen machen, weißt du? Also kann ja sein, die Emilia so nach einem Monat holt sie mal so 30 Salzbeutelchen aus ihrer verschwitzten Tasche und haut sie in das Ding rein. Okay. Ja. Fair Point. Ja. Das wäre eine Frage für die Mensa-Führung. Wäre eine Frage für die Mensa-Führung. Das ist ja so mal unter uns jetzt. Was passiert eigentlich? Oh, da gibt es ganz viele Fragen in der Richtung, glaube ich. Ja. Okay, also unentschieden. Wir machen es, aber es ist nicht okay, vielleicht kann man das so sagen. Ich finde es total okay. Okay. Bleib dabei. Und meine letzte Frage ist, darf man sich aus der Schlange raus, man steht an und merkt dann, also ich merke es nicht, weil ich habe Autoload, aber man merkt, man hat zu wenig Geld oder denkt, man hat zu wenig Geld, darf man aus der Schlange an den Automat ran und noch blöd aufwerten und so. Ist und dann okay? Wieder zurück, meinst du? Ja, und dann wieder zurück an seinen alten Platz. Hey, warte mal, wenn man schon in einem Teil der Schlange ist, der nicht mehr so leicht zugänglich ist. Du stehst quasi, die Aufwärter sind ja immer direkt an den Treppen. Ja. Und du stehst quasi an der Treppe, ja. Dann gehe ich noch zum Automat, kurz vor knapp. Ach und so. Die Leute wollen aber, die könnten schon die Treppe hoch, aber sie müssen auf dich warten, weil du gerade noch hier am Aufwerten bist. Das finde ich dann ein Fail in der Taktik des Aufladens, weil er hätte ja oder sie hätte ja auch viel früher aufladen können. Das ist es ja. Viel weiter vorne. Erstsemester. Aber wenn es dann kommt, dann würde ich knallhart weiterlaufen, finde ich nicht okay. Er muss sich dann wieder einreihen. Würde ich sagen. Also okay. Ich würde die Leute immer wieder vorlassen, klar. Ja, aber auf der Treppe ist halt schmal, also wenn es jetzt irgendwie geht und du da jetzt nicht mit mega vielen Leuten da bist, dann hängt ja auch schon von den Leuten ab, die vor und nach dir stehen. Ja, schon, aber stimmt schon, eigentlich fürs Aufladen sollte man so vorausschauend anstehen können. Wenn man jetzt alleine ist? Genau, weil dann kannst du ja nicht irgendwie hinten aus der Schlange raus aufladen, dann wieder rein. Ah, doch, ich war aufladen. Doch, finde ich, geht. Geht. Man weiß, wer vor einem stand. Man weiß, wer vor einem stand. Ja, ist das so. Merkt man sich schon. Ja, und die Leute haben auch immer so einen Blick, so, dass da jetzt nicht irgendjemand kommt, der geht kurz oder die geht kurz davor. Wir sind schon immer alle sehr aware, dass sich das vorstellen. Was sich da in der Schlange abspielt. Ja, stimmt. Okay. Es dann geht zum Futtertrog schließlich und da setzen dann die Urinstinkte. Genau. Ja, also. Erst das Fressen, dann die Moral. Sehr perceptive ist man so. Ja, laut dort, aber man hat irgendwie so den Fokus auf allen, in alle Richtungen gleichzeitig. Okay, dann lasse ich mich überzeugen, ist ein Du. Ja. Noch mehr Du, holt euch einfach Autolaut, aber. Halt, warte mal, Du, was Du. Ja, dass man es machen kann. Dass man es machen kann. Ja, nee, eigentlich ja, wie gesagt, schon kacke, wenn man halt, falsch. Ja. Warte mal. Müssen wir mal kurz Revue passieren lassen. Ein bisschen helfen. Ja, helfen. Weißt du, dass das dein Gehirn aktiviert? Ich meine, ja genau. nee, also vor der Treppe raus und dann wieder rein wollen, das finde ich nicht so geil. Ja. Wenn man weit vorne ist und dann wieder an seinen Platz zurück, das ja. Aber es gibt einen Unterschied, wo man das macht. Deswegen ist aber mental auf jeden Fall. Ich muss jetzt nochmal sagen. Okay. Halt. Das kann man auch nicht so pauschal einfach beantworten. Okay, es kommt auf die Situation, wie es läuft. Passt dir das Gesicht von der Person? Was ist deine aktuelle Stimmung? Komplexe Angelegenheiten auf jeden Fall. Okay, ja gut, dann lassen wir das mal so stehen, oder? Hat noch jemand einen Do- oder Don't-Fall? Nee. Ich sehe nur Kopfschüttel. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ja, ich hatte nur das Bier im Kopf. Und dann habe ich gemerkt, das gibt es ja gar nicht. Aber ich habe ein paar Leute gesehen, die waren so auch cool im Café Europa, am Bier trinken, so mittags um 3. Ist schon irgendwie nice, wenn man das machen kann, oder? Ich denke, ja, voll eine gute Sache. Ja. Ja. Weil ich war's nicht. Da gibt es dann wieder Daydrinking at its finest. Ja, gut. Also Leute, ich würde sagen, wir sagen Tschüss. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und viel Spaß am Montag mit denen. Okay, das machen wir nochmal. Genau. Wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt. So war's gedacht. Ciao. Ciao. Tschüss.